Dass auch ganz andere Inhalte möglich sind, zeigt die Band Arrested Development aus Georgia. Ihre Botschaft lautet Harmonie, Familiensinn und ökologisches Bewusstsein. Hören Sie nun eine Sendung von Rainer Blome mit einem Porträt der friedfertigen Rapper. I dance and slash, and I do little skits, and that's my job, singing. I'm Razadon, background vocals, drummer, dancer. Hi, I'm Erlie Terry Jones, and I make most of the clothes in the group, and I dance, do a little bit of singing. And rapping. And backup vocals. And rap. Headliner. DJ. Background vocals. That's it. I'm Baba OJ. I'm spiritual advisor to the group. I do seconds or general backup of singing, dancing, and acting. Speech, lead vocalist, producer. Dancer extraordinaire. And what? Dancer extraordinaire. Comedian. Die sechs Leute, die sich da gerade selbst vorgestellt haben, bilden gemeinsam die Gruppe Arrested Development. Das sind sechs schwarze junge Leute im Zwischenstadium von Teenager-Dasein und erwachsenem So-Sein. Und die sind auf dem besten Wege, dem Hip-Hop und Rap nicht nur weltweite, sondern auch generationenumfassende Geltung zu verschaffen. Sie leben als Lebensgemeinschaft oder besser Kommune im ländlichen Einzugsbereich von Atlanta im US-Staat Georgia, pflegen und hegen und bewirtschaften mit einer Reihe anderer Gleichgesinnter zusammen eine Farm und bemühen sich, ein so weit wie möglich natürliches Leben zu führen. Natural heißt denn auch einer ihrer erfolgreichen Hip-Hop-Titel Leben im Einklang mit der Natur, wobei sie nicht nur die allgemein biologische Natur meinen, sondern auch die des menschlichen Zusammenlebens. In einer Zeit, in der Rap-Musik immer mehr die frühere Bedeutung von Rockmusik als eine Art vorwärtsgerichteter musikalischer Lebensbegleitung einnimmt, betraten die Öko-Rapper von Arrested Development die internationale Szene in einem denkbar günstigen Augenblick. In einem Augenblick nämlich, in dem Hip-Hop zu stagnieren drohte, was die internationale Akzeptanz über den harten Kern der eingefleischten Anhänger hinaus anbelangte. Denn, und da sollten sich auch die überzeugtesten der Hardcore-Hip-Hopper nichts vormachen, Rap und die ganze Hip-Hop-Kultur wird so lange nicht von einem weltweiten Massenpublikum als der neue Rock'n'Roll akzeptiert werden, solange die Themen, die im Hip-Hop behandelt werden, immer nur um die Vorbildfunktion des Gangsterlebens in den Ghettos der USA und um den damit einhergehenden sexistischen Chauvinismus kreisen. Nicht umsonst ist stets jenen Hip-Hop-Sygoraten massenhafter internationaler Erfolg gewiss, die wie MC Hammer, Vanilla Ice oder Criss Cross alle verfänglichen Themen außen vor lassen und sich stattdessen im Pop-Einheitsmantel anbiedern. Arrested Development betraten die Szene genau in dem Augenblick, als immer mehr Musikhörer, auch die der älteren Schule, im Rock'n'Roll nicht mehr das aufrührerische, rebellische Moment erkannten, das sie nun im Hip-Hop zumindest unterbewusst sehen. We try to bring out the natural values in life, and it's nothing about Arrested Development is fake at all. We're very down to earth. We try to bring it out in our music. Everybody in the group has a special type of energy, which brings out the light. Von natürlichen Werten in der Musik spricht die Sängerin von Arrested Development und bestätigt, wenn auch mit anderen Worten, das Vorhergesagte. Song Natural, I'm expressing a relationship that's wholesome, a relationship that's full, and there's no shields involved. It's just you're being totally honest with each other, and that's the essence of the song Natural. But at the same time, it's also talking about an outwards wholesomeness where you have natural hairstyles and just beautiful features that you're very proud of. Schon nach einer kurzen Hörprobe wird klar, die Musik von Arrested Development besitzt natürliche Qualitäten und setzt einen neuen, im Hip-Hop ungewohnten Gegenpol zur Aggressivität und zur Bejahung von Gewalttätigkeit, die der bislang gewohnte Hip-Hop aus den Großstädten ja vermittelte, etwa der von Ice-T, Ice Cube oder Public Enemy. Wie sich das Establishment in den USA im Übrigen davon paralysiert fühlt, zeigt die gegenwärtige Kontroverse über die Förderung von Gewalt durch den Street-Rap, die in der Öffentlichkeit gerade auch in den ländlichen Gebieten diskutiert wird. Gerade beschäftigt das Gericht von Austin im US-Staat Texas einen Fall, bei dem ein schwarzer Teenager einen schwarzen Polizisten erschossen hat, nachdem dieser seinen Mörder in dessen Auto stoppte, weil eins der Vorderlichter nicht funktionierte und sich dann später herausstellte, dass außerdem das Auto auch gestohlen war. Im Auto wurden dann später ein Tape und mehrere CDs mit sogenanntem Gangster-Rap gefunden und der Mörder gab zu, dass er derartige Musik ausschließlich höre. Sein Verteidiger nun nahm dies zum Anlass, seinem Mandanten mildernde Umstände zuzubilligen und argumentierte, dass diese Rap-Musik den Mörder bei seiner Tat beeinflusst habe. Und als Beweis für seine These präsentierte er als Gutachter den Direktor der Musikfakultät an der Universität von Texas. Und jetzt kommt's knüppeldick, dieser nannte den Gangster-Rap die gefährlichste Musikart, die er jemals studiert habe, weil er, der Rap, Gewalt und andere asoziale Themen verherrliche. Und dies ist nur einer von vielen Fällen, die kaum dazu beitragen dürften, dem Hip-Hop jene weltweite und weltumfassende Anerkennung zu verschaffen, die er verdient hat, nämlich ein zeitgerechter und legitimer Nachfolger des Rock'n'Roll zu sein. Dass es auch anders geht als mit Gewalt und Sexismus, dafür sind schon erste Ansätze erkennbar, etwa bei den französischen Rappern, aber auch in der deutschen Hip-Hop-Szene, wo sich die DJs und MCs eigenen Themen zuwenden, vor allem um das tolerante Zusammenleben unterschiedlicher Rassen. Doch Arrested Development sind da schon einen Schritt weiter. Aus ihrer ländlichen Basis, dem rustikalen Zusammenleben auf einem Bauernhof, schöpfen sie die Kraft zu weniger egozentrierten Themen. It's the country. And all of us met in down south and that's, you know, it's just where we're based at. But I think that the country does contribute some type of spirit to the music of Arrested Development. It gives us a whole other type of perspective. You know, most rap and hip-hop music from America comes from out of New York and out of the busy streets and busy cars and ghettos and trash. And then here's Arrested Development and we're coming from dirt roads and fields and corn. Corn. And cows. Chickens. And hogs. Und dass die Hip-Hop-Kommune Arrested Development sich am Rande von Atlanta in Georgia niedergelassen hat, ist nicht ohne Bedeutung. Denn, so meint Speech, das eigentliche Sprachrohr der Gruppe, es ist die einzige Stadt, die... It's one of the cities where black people are a lot of black people are succeeding. Then there's a lot of black people that are still impoverished and oppressed. In fact, all the black people in Atlanta are still oppressed, but I guess there's levels of success. And if you were to count those levels of success, Atlanta's somewhere, you know, higher up. It has some levels of success for black people. Tennessee, Tennessee, Tennessee, Tennessee. Lord, I've really been real stressed, down and out, losing ground. Although I am black and brown, problems got me pessimistic. Brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you to be my guiding force and truth. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Understand your plan. Yeah. Lord, it's obvious we got a relationship, talking to each other every night and day. Although you're superior over me, we talk to each other in a friendship way. Then out of nowhere, you tell me to break out of the country and into more country. Past Iceberg, into Ripley, where the ghost of childhood haunts me. Walk the roads my forefathers walk, climb the trees my forefathers hung from. Ask those trees for all their wisdom. They tell me my ears are so young. Go back to whence you came. My family tree, my family name. For some strange reason it had to be. He guided me to Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all that hurts me. Let me understand your plan. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all that hurts me. Let me understand your plan. challenge you to a game of horseshoes. A game of horseshoes. Now I see the importance of history. While my people be in the mess that they be. Many journeys to freedom made in vain by brothers on the corner playing ghetto games. I ask you, Lord, why you enlighten me without the enlightenment of all my folks. He said, cause I set myself on a quest for truth, and he was there to quench my thirst. But I am still thirsty. Lord, allow me to drink some more. He said, what I am searching for are the answers to all which are in front of me. The ultimate truth started to get blurry. For some strange reason, it had to be. It was all a dream about Tennessee. Take me to another place. Take me to another land. Make me forget all the hurts. Let me understand your plan. Tennessee war die erste Single von Arrested Development und ihr finanziell bislang größter internationaler Erfolg. Damit öffneten sie dem Hip-Hop erstmals die Türe zu sanfteren Beats und Breaks, die sie auch mit Elementen aus der Folklore anreicherten. Ein Song, der den Hip-Hop in eine andere Welt führte und der von der Kraft handelt, die einem das Leben auf dem Lande verleiht. Eine Hommage an jene Zeiten von Speech, da er als Kind mit seiner Cousine Ailey Torrey, die in der Gruppe übrigens die Background-Vocals abliefern und die Kleidung entwirft und schneidert, gemeinsam die Sommerferien auf der Farm seiner Großeltern in Tennessee verbrachte. Tennessee brachte Arrested Development 1992 aber auch den heiß begehrten Preis des Musik-TV-Senders MTV als Video des Jahres. Hinzu kamen im vorigen Jahr zwei Grammy-Verleihungen, das ist so etwas wie der Oscar für die Plattenindustrie, als beste Newcomer-Gruppe und als bester Rap-Act. Dass sich Rap-Acts live äußerst selten als befriedigendes musikalisches Ereignis präsentieren können, das hat sich längst rumgesprochen. Zum einen ist der per Computer, Sample-Maschinen und Plattenspieler-Mixturen geschaffene Musikteil kaum im Konzert nachvollziehbar, zum anderen aber ist das Ereignis Live-Konzert doch zu sehr ein Relikt der Rock-Ära, als dass es der Präsentation von Hip-Hop angemessen wäre. Umso erstaunlicher war dann Anfang dieses Jahres die Ankündigung, dass sich Arrested Development als erste Hip-Hop-Gruppe überhaupt den Anforderungen stellen wollte, die die inzwischen weltberühmte MTV-Fernsehsendung Unplugged zur Bedingung macht. Ohne Playback und möglichst ohne Verstärker, also nicht eingestöpselt, live zu spielen. Arrested Development verzichtete demnach auf ihre Sample-Einspielungen und Plattenspielertricks und versuchte ihre Musik mit einigen Gastspielern rüberzubringen. Erfolgreichen Vorbildern wie Eric Clapton nacheifernd, dem sein beim MTV-Auftritt mitgeschnittenes Album Unplugged 8 Grammys und 5 Millionen verkaufte Platten einbrachten, veröffentlichte Arrested Development ihre zweite CD mit diesem Unplugged-Material ihrer MTV-Live-Show. This is Headliner from Arrested Development, and I come here tonight to give thanks to the rain. So brothers and sisters, please put down your umbrellas, you won't be needing those today. Look to the clouds, with the most rain coming from it. Pour out the rain, there's no me, and there's no you. Drip-drop, drip-drop, drip-drop, body-bop, drip drop, drop. Let it rain, let God's water feed me, the water alive, mentally rinsing me, physically drenching me, most affirmingly upon your arrival, but I need you for survival, and when you fall in my community, I run outside to properly greet you, let it rain, take my pain, I'm glad to meet you, fill my eyes with a colorful rainbow, every drop that hits me, fills me. With an immeasurable amount of security, knowing my God acknowledges me as if each drop of rain is a torpe. My Lord, thanks for life. Thanks for my rain. My Lord, thanks for life. Thanks yeah. For it's rain revolution. It's rain solution. Lord, solution number one. Let's revolution. Give thanks to the Creator for allowing us to come together and join and bring such joy out of each other's heart. And minds. You know, God has done many a blessed thing for all of us. So on a daily basis, what we have to do is cherish each moment and look forward to a better day. Solution number one. So struck to the ghetto, The rain this time I feel is mental. The goal of this rain I feel is spiritual. It's all through the eyes of the inflicted people. The eyes are hard as a million tombstones, marked with the names of the millions of kin thrown to the dust that gave us our color skin. Made to black as the scene we're involved in. Nights of winter, receiving the sperm of a brother into a sister, to bless another life to guaranteed existence. A conscious baby for a black resistance. I feel the rain enhances a revolution. It reminds us of a spiritual solution. It reminds us of an unnatural, supernatural solution. Now, y'all. Solution number two, bring it forth. Protection. Seen and unseen. You know the Creator allows us to have all these type of blessings only if we allow Him to. Let's give thanks to the Creator and allow the music that Arrested Development comes forth with to stimulate our minds. Solution number two. Laws between reality and psychology. 1990s mentality is described by the Honorable Truth Message, which is... We don't consider our shows. We consider them celebrations, and it's... What we celebrate is life, death, and the struggles of our ancestors. And each and every show is with that type of mindset before we hit the stage. So it's a celebration. I think people will have a good time as long as they come into the celebration with an open mind and with an open spirit. I think they'll have a beautiful time. It usually is very, you know, it's a release of energy, a release of stress. Ihre Live-Auftritte, so erklärt Speech von Arrested Development, verstehen Sie nicht als eine Show, sondern eine Celebration, so etwas wie eine Kultfeier, bei der Band und Publikum eins werden können, wenn sie offen aufeinander zugehen. Dass Unplugged etwas ganz Besonderes für sie gewesen ist, das macht Speech im Folgenden deutlich. You know, when we were asked to do MTV Unplugged, it was a good opportunity for us. Because usually we use, you know, samples, records and all of that. And then this gave us an opportunity to expand and to show the people what we mean when we say African. And see, thank you. So see, a lot of people think African music is just what we hear on the radio today, you know, on the R&B stations. But what we're trying to tell y'all tonight is that African music expands beyond all that. And see, the importance of me saying that to you today is that a people without their music is a people without their culture. The music is the culture. And so if we only know about one type of African music, then we only know about an inky piece of an entire African culture that's here worldwide. And if we ever want to know about ourselves as African people, and if other people want to know anything about African people, they need to first listen to our music, because that's from our soul. That's how we express ourselves. And so now, we're gonna do a song about a homeless man. We call him Mr. Wendell. And see, Mr. Wendell is a man that, he's just one of those African people, and this is just one of those African stories that we're gonna tell y'all tonight. And I know rap groups ain't supposed to go this deep into African music, I just, you know, but we've always been that type of group to expand things a little bit. Während hiesige Hip-Hop- und Black-Music-Gazetten anfänglich mit Arrested Development nichts anfangen konnten und sie fälschlicherweise in die Soft-Rap-Ecke à la PM Dawn steckten, konnte die Band Kommune ihre Intention und ihre Philosophie erstmals ins rechte Licht rücken, als sie im Frühjahr ihre erste große Europatour absolvierten. Und dabei erfuhren viele dann auch zum ersten Mal, was zum Beispiel inhaltlich hinter dem Stück Mr. Wendell steht, dass es sich dabei, wie Speech gerade sagte, um einen realen Obdachlosen in Atlanta handelt, dem sie immer wieder begegnen, einer aus dem Millionenheer der Homeless People in den USA, der aber trotz seiner misslichen Lage das Beste aus dem Leben auf der Straße macht und der so viel Optimismus und Lebensbejahung ausstrahlt, dass er Arrested Development zu ihrem Lied Mr. Wendell inspirierte. Have a dollar. In fact, no, brother man, here, have two. $2 means a snack for me, but it means a big deal to you. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Asked to pull my rope for the first time. I saw a man with no clothes, no money, no plate, Mr. Wendell. That's his name. No one ever knew his name, cause he's a no one. Never thought twice about spending on an old bum until I had the chance to really get to know one. Now that I know him, to give him money isn't charity. He gives me some knowledge, I buy him some shoes. And to think blacks spend all their money on big colleges, still most of y'all come out confused. Go ahead, Mr. Wendell. Go ahead, Mr. Wynn. Mr. Wendell has freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of a quick to diss society, for Mr. Wendell's a bum. His only worries are sickness and an occasional harassment by the police in their chase. Uncivilized, we call him, but I just saw him eat off the food we waste. Civilization, are we really civilized? Yes or no? Who are we to judge when thousands of innocent men could be brutally enslaved or killed over a racist grudge? Mr. Wendell has tried to warn us about our ways, but we don't hear him talk. Is it his fault? Well, we've gone too far, and we got too far, cause of him we've walked. Mr. Wendell, a man, a human in flesh, but not by law. I feed you dignity to stand with pride. Realize that all in all, you stand tall. Go ahead, Mr. Wendell. Nur mit der Musik von Arrested Development, auch bei seinen eindringlichen Konzertansagen, macht Speech dem Publikum immer wieder deutlich, welche starke Bedeutung die afrikanische Musik im Besonderen für den Hip-Hop hat. Und er macht den Leuten klar, dass es neben den bekannten Afro-Pop-Derivaten, die man bei uns im Radio hört, noch eine andere afrikanische Musik gibt, die den meisten im Westen gänzlich unbekannt ist. Nämlich die ursprüngliche afrikanische Musik, mit tausendjähriger Tradition, bei der Trommeln und Gesang und Kommunikation die Hauptrolle spielen. I like all the party people in the house to get ready for a celebration. As it goes, a little something like this. When you look at African culture and how the African diaspora has spread across the world, and we have many different branches of African culture, but they all stem from the original African culture, and that's what I see African Americans as, and my brothers and sisters in the Caribbean and South Africa. Nicht auf der Bühne, aber im Gespräch erklärt dann Speech, dass sich glücklich schätze, in den Südstaaten der USA zu leben. Denn da habe er Ähnlichkeiten und direkte Verbindungen zur ursprünglich afrikanischen Lebensgewohnheit und zur Musik erkennen können. The link between Africa and the South and America is the traditions that still latch on to the South in America. The traditions that were brought to the South of America by way of slaves who were then working on plantations and what have you. I think a lot of those slavery generations of blacks left traditions behind in the South that still latch on to us being in the South, you know. Extended family, the respect for elders, the communal type of effect that you have in the community. Those types of things, I think, really latched on. Even, I mean, as detailed as quilts that are still being made deep down in the South that were made in West Africa and Sierra Leone and different quilts and vases and all that type of thing, you know. So it's very, very similar, and a lot of traditions have been kept in the South. Ein weiterer Höhepunkt in der Karriere von Arrested Development war im vorigen Jahr die musikalische Mitwirkung am Malcolm X-Film von Spike Lee. Der lud sie ein, den Titelsong zu machen. Was sie als eine besondere Ehre ansahen, denn die Person Malcolm X und die Thematik, die der Film anschneidet, sei ein Teil ihrer Kultur von Kindesbeinen an gewesen, so Speech. This is a song that Arrested Development contributed to the Malcolm X movie called Revolution. And it's the theme song for the movie. And so and we did contribute a song. It's a beautiful film. Very strong, powerful, epic film. It gives another edge to Malcolm's life that people aren't very used to hearing. For instance, Malcolm X was very much portrayed as a radical hate monger of some sort, but in this movie it shows him as being a family man, a loving man, a caring man, a man of values, and most of all, a man of growth. He's constantly growing. Doch nicht nur Malcolm X als eine Integrationsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA der 60er Jahre sei ein heute immer noch bedeutendes Vorbild, sondern auch dessen Zeitgenosse Martin Luther King, der ja von vielen Schwarzen immer gerne als eine Art Weichling und Abwegler betrachtet wird, was er aber in Wirklichkeit gar nicht gewesen sei. Martin Luther King and Malcolm X are both heroes to us. I mean, Martin Luther King in America is looked upon as a very soft man, a man with no backbone. And that's unfortunate because Martin was a man of much backbone and a lot of bravery, and he sacrificed a lot, and he was hurt a lot within his struggle, physically and mentally and spiritually. And so I know he's a very brave man, and the entire group, we all admire Martin Luther King, and we of course admire Malcolm X, or else we wouldn't have done the song for the movie, Malcolm X. Martin Luther King und Malcolm X, zwei Heroen für die Leute von Arrested Development. Und das inspirierte sie zu dem Titelsong des Malcolm X-Films von Spike Lee mit dem Titel Revolution. Als sich Arrested Development im Frühjahr erstmals hierzulande live und leibhaftig präsentierte, griff die hiesige Presse sensationslüstern, wie sie nun mal ist, die Tatsache heraus, dass die Gruppe gemeinsam auf einem Bauernhof lebt. Typische Titel in der Boulevardpresse lauteten denn auch »Der erste Rapper, der melken kann« oder gar »Hühnerstall-Rapper«. Kein Wort über ihre Vorbildfunktion in der Hip-Hop-Szene als Musikgruppe und als menschliche Individuen. Keine Zeile aber auch darüber, dass sich Arrested Development für ein gleichberechtigtes Miteinander der Generationen und der Geschlechter einsetzt und das obendrein auch noch vorlebt. So sind die Mädchen in der Band nicht etwa nur schmückende Anhängsel, sondern Society in general is very sexist, and that's why I think it was so original for us to have women in the group, but I don't, for us it wasn't an original thing, it was just, it was something natural. Auch der 61-jährige Baba O.J. ist fester Bestandteil der Band und der Lebensgemeinschaft Arrested Development. He'll be 61 in May, and we have a concept in Arrested Development where we believe that the youth, they have energy, and the elders have wisdom, and together you have progress. So einfach ist das. Die Alten besitzen die Weisheit und die Jungen die Energie. Und beides vereint macht den Fortschritt. Arrested Development hat die einfachen, die natürlichen Dinge in den Hip-Hop gebracht. Und mit ihren sanften Beats und Breaks, mit ihrer demonstrativen Vorliebe für Harmonie und Melodik, hat die Gruppe gezeigt, dass Rap-Musik nicht nur Hardcore-mäßig und mit Maschinengewehr-Power aus den Lautsprechern kommen muss, ohne gleich der Anspruchslosigkeit geziehen zu werden. Nirgendwo besser wird das deutlich, wie in dem einzigen Song in ihrem Repertoire, der sich mit der Situation der Schwarzen in den USA beschäftigt. People Every Day heißt der Song, und da geht's nicht um Crack und Cops oder um Ballern und Bitches, da versucht Arrested Development vielmehr die Situation anhand eines Vergleichs zwischen einem schwarzen Amerikaner und einem schwarzen Afrikaner klarzumachen. Don't buy an African.